Erster blast die Trompete laut. Ein Feind kommt wie ein Adler. Er greift Gottes Haus an. Zweiter, sie rufen zu mir, mein Gott. Wir Israeliten kennen dich. Dritter, Israel will das Gute nicht mehr. Darum jagen Feinde sie jetzt. Vierter, sie wählen Könige ohne Gott. Sie machen falsche Götter aus Silber. Das bringt Unglück. Fünfter, Gott hasst das Kalb in Samaria. Er ist zornig. Wann werden sie wieder gut? Sechster, ein Mann hat das Kalb gemacht. Es ist kein Gott. Es wird zerbrechen. Siebter, sie säen Wind. Sie ernten Sturm. Fremde essen ihr Brot. Achter, Israel ist nun verloren. Sie sind wie ein wertloser Topf. Neunter, sie suchen Hilfe in Assyrien. Sie bezahlen für falsche Freunde. Zehnter, Gott wird sie jetzt fangen. Sie müssen dem großen König viel Geld geben. Elfter, Ephraim hat viele Altäre gebaut. Aber diese Altäre bringen nur Böses. Zwölfter, Gott hat viele Regeln geschrieben. Das Volk findet sie fremd. Dreizehnter, Gott vergisst ihre Fehler nicht. Sie gehen zurück nach Ägypten. In Assyrien essen sie schlechtes Essen. Vierzehnter, Israel hat Gott vergessen. Juda baut feste Städte. Gott schickt Feuer gegen ihre Häuser.